Diddle-do, diddle-do, diddle-do. Ich spiel den ganzen Tag auf meiner Ziehharmonika. Zuerst ein Lied für dich und dann ein Lied für mich. Und jeder, der mich hört auf meiner Ziehharmonika, der sagt, da sowas war noch gar nicht da. Es klingt so schön, das Diddle-dum, Diddle-dum, Diddle-dum. Und alles dreht sich um. Ich spiel auf meiner Ziehharmonika, bis alles lacht. Am Vormittag, am Nachmittag und manchmal in der Nacht.